drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Jetzt ist Jonas, die Person, der Mensch. Jetzt ist Jonas, die Person, der Mensch. Die drei Fragezeichen. Entsetzt sah Justus zu seinem Freund Peter hinüber. Der hatte die Augen weit aufgerissen und starrte aus dem kleinen ovalen Fenster. Bob, der Dritte im Bunde, stöhnte leise auf. Er war kreidebleich geworden. Plötzlich schien es, als würden sie aus den Sitzen gehoben, aber die Sicherheitsgurte drückten sie wieder zurück. Und dann geriet die Maschine ins Trudeln. Ah! Das ist doch nicht normal! Was da vorne los ist. Bleib sitzen, Peter! Du kannst ohnehin nichts tun, du sollst sitzen bleiben! Seht doch! Der eine Propeller bleibt stehen! Der zweite auch! Oh mein Gott! Wir stürzen ab! Die Propeller sind ausgefahren, ich versuche eine Notlandung! Ach, Kollegen, das war's dann wohl! Es war schön mit euch! Hilfe! Justus, sag doch was. Bob? Oh, Bob, was ist los? Wie geht's dir? Kannst du dich bewegen? Oh, jetzt weiß ich wieder. Wir hatten eine Bruchlandung. Wenn dein erster Satz mit jetzt weiß ich wieder beginnt, dann muss ja alles in Ordnung sein. Aber irgendwas sticht in meinem Nacken. Und was ist mit dir? Ich glaube, ich habe Glück gehabt. Aber wo ist denn unser Zweiter? Du meinst Peter? Ja. Der hatte heute Bürodienst. Was hat Peter? Oh, Büro. Ach Mann, Justus. Oh, doch auf den Kopf gefallen. Ja. Ich glaube, ich bin noch nicht ganz da. Wir waren alle drei zuerst in London, ja, dann in Rom und anschließend in Wien. Und in Zürich haben wir unseren Anschlussflug nach Los Angeles versäumt. So, hast du jetzt alles wieder auf der Reihe? Fast. Sieh dir das an. Die Stelle, an der Peter saß, die gibt es gar nicht mehr. Hier ist die Außenhaut des Flugzeugs aufgerissen und die Sitzreihe ist herausgeschleudert worden. Peter! Peter! Verdammt nochmal. Peter, melde dich! Peter! Weißt du, ob er noch aufgestanden ist? Ich erinnere mich, dass er nach vorne wollte. Ja, zuerst habe ich ihn zurückgehalten, aber dann wollte er nochmal hoch und zum... Verdammt. Wir haben ja den Piloten völlig vergessen. Komm mit zum Cockpit. Aber vorsichtig. Oh, Justus. Oh. Wie sieht's denn hier aus? Es ist von vorne eingedrückt. Anstelle des Armaturenbretts sind nur Steine da. Und hier, das Funkgerät liegt abgerissen auf dem Boden. Schöne Bescherung. Sag mal, habe ich recht, dass außer uns und dem Piloten niemand mehr an Bord war? Ja. Wir waren die Einzigen. Hast du schon gescheckt, wo wir runter sind? Ich habe das Gefühl, die Maschine schwankt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Was? Vielleicht hängen wir über einem Abgrund. Was? Wo bist du zu dir gekommen? Ich saß hinter dir. Warum denn? Hat sich die Maschine bewegt, als du zu mir gekrochen bist? Weiß ich nicht mehr. Ich habe eure Namen gerufen und mich auf Geräusche konzentriert. Was machen wir denn jetzt? Auf jeden Fall die Nerven behalten. Okay. Zuerst müssen wir klären, ob dieser Vogel hier stabil ist oder nicht. Wir wollen nicht noch weiter abstürzen. Nein. Hier könnten wir dein Periskop gebrauchen. Ja, das haben wir aber nicht. Das liegt schätzungsweise 5.500 Meilen von uns entfernt. Und deshalb werden wir jetzt vorsichtig prüfen, ob die Maschine stabil ist. Ja. Ganz langsam. Vorsicht. Du übernimmst die linke und ja. Ich die rechte Seite. Ja. Wird schon schief gehen. Okay, einverstanden. Ja, und was ist, wenn wir Pech haben? Die Wahrscheinlichkeit, dass nichts passiert, ist viel größer. Ja. Bis zum Fenster sind es doch kaum 2 Meter. Okay, und dann suchen wir Peter. Alles klar? Mhm. Und den Piloten. Okay. Also, langsam zu den Fenstern robben. Mal ganz vorsichtig. Puh. Glück gehabt. Wir sind auf einer Wiese. Bob, ich... Ja! Was ist denn? Justus! Bist du okay? Was ist los? Der Boden unter mir ist weggebrochen. Sonst alles bestens. Was? Ich bin zum Glück weich gelandet. Geh zur Seite, Erster. Ich komme, ich springe. Sieh dir das an. Was von der Flugzeugschnauze übrig geblieben ist, klebt hier am Felsen. Die Bäume und Sträucher haben den Aufprall offenbar stark abgemildert. Na, immerhin. Angst vor einem zweiten Absturz brauchen wir jetzt nicht mehr zu haben. Peter! Peter! Peter! 3:10. Warte mal, kurz vor 12 sind wir gestartet. Länger als 30 Minuten sind wir bestimmt nicht geflogen. Und das soll heißen? Ja, wir waren eine ganze Zeit bewusstlos. Vielleicht ist Peter unterwegs und holt Hilfe oder sowas. Ohne sich um uns zu kümmern? Na, vielleicht hat er gesehen, dass wir keine äußeren Verletzungen haben. Mir schmeckt das nicht, Kollege. Glaubst du, dass der Bergungsdienst schon unterwegs ist? Darauf verlassen wir uns auf keinen Fall. Ja. Lass uns als allererstes noch mal im Cockpit nachsehen. Gut. Durch das Loch hier kommen wir rein. Mhm. Warte mal. Ich mach dir eine Räuberleiter. Ja. Geht so? Ja, höher. Noch höher? Ja, Bob, noch höher. Mit zunehmendem Alter wirst du auch immer schwerer, Just. Ja. Ich bin drin. Warte. Ja. Ich zieh dich raus. Okay, so geht's. Geschafft. Mann, alles kaputt. Nur der Pilotensitz scheint unversehrt zu sein. Ja, und der des Co-Piloten auch. Aber er ist aus seiner Verankerung gerissen. Peter, da ist er! Er liegt zusammengequetscht unter dem Sessel. Los und hilf mir doch mal. Warte. Bob, das ist nicht Peter. Das ist unser Pilot. Was? Ist er tot? Warte. Nein, ich fühle seinen Puls. Schwach, ja. Aber regelmäßig. Gut, gut. Wir müssen ihn nach draußen bringen. Hilf mir mal! Okay. Justus und Bob bargen den Piloten schnell. Als der erste Detektiv in das blasse Gesicht blickte, fiel ihm plötzlich der Name des Mannes wieder ein. Er hatte sich den 3 Fragezeichen als Jerzy vorgestellt, gebürtiger Pole, der seit langem in der Schweiz lebte. Nun lag er bewusstlos im Schatten des Wracks. Und? Wie sieht's aus? Gehirnerschütterung, mindestens. Und hoffentlich ist es kein Schädelbruch. Er ist schon verdammt lange ohnmächtig. Auf jeden Fall wird ihn die Wolldecke wärmen. Er darf bloß nicht auskühlen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Sieh dir das Wrack an. Peter kann nicht mehr da drin sein. Vielleicht doch. Unter einem der Sitze zum Beispiel. Lass uns doch noch mal nachsehen, Justus. Und dann suchen wir die Umgebung ab. Meter für Meter. Und wenn wir ihn nicht finden? Das entscheiden wir, wenn wir ihn nicht gefunden haben. Bob, du könntest dich um das Funkgerät kümmern. Es wäre praktisch, wenn wir es in dieser Einöde irgendwie wieder in Gang bringen. Da läuft sowieso nichts mehr. Keine Elektrik, zerrissene Kabel. Ich mache mir Sorgen wegen Peter. Ich auch. Aber es hat keinen Sinn, wenn wir uns gegenseitig verrückt machen. Wirklich nicht. Du hast ja recht. Schweigend kletterten die beiden zurück ins Wrack und sahen sich noch einmal gründlich in der Kabine um. Dann stemmten sie die umherliegenden Sitze hoch. Von Peter fanden sie keine Spur. So kletterten sie wieder aus der Maschine. Kannst du dich erinnern, was der Pilot gesagt hat, nachdem wir über diesen See abgedreht haben? Ja, dass wir nach Osten fliegen, zu den schönsten Bergen der Schweiz. Komm mal, lass uns diese Anhöhe darauf klettern. Okay. Sieh dir das an, Just. Berge, soweit das Auge reicht. Und hier auf der anderen Seite liegt ein dichter Wald. Warte, dieser Ast hier sieht aus wie frisch abgeknickt. Wenn das Peter war, dann muss er in den Wald hinabgestiegen sein. Das könnte allerdings auch ein Tier gewesen sein. Sag mal, gibt's hier Bären? Wahrscheinlich nicht, aber Gämsen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir auf der richtigen Spur sind. Komm weiter. Peter! Peter! Hilfe! Das ist Peter! Wir kommen! Die Stimme kam von dort! Da liegt er! Mann, der ist ja schneeweiß! Peter! Peter! Peter, nun sag doch was! Hi. Schock. Wir müssen Schock sein, Justus. Oh, zum Glück haben wir ihn gefunden. So, was machen wir denn jetzt? Sag uns, wer wir sind. Ich wollte eine Karte schreiben. Was? Erkennst du uns? Erkennst du uns, Peter? Ja. Dann sag doch was! Wer bin ich? Wer bin ich? Ich fühle seinen Puls. Aha. Mir ist kalt. Gleich wird's dir besser gehen. Sein Puls ist in Ordnung. Es geht ihm gut. Jetzt sind wir wieder zusammen. Ich habe schon geglaubt, ihr kommt gar nicht mehr. Wie bist du hierher gekommen? Mir ist kalt. Warte, ich hole eine Decke. Ich bin gleich wieder da. Sei vorsichtig. Und ihr zwei macht mir in der Zwischenzeit keine Dummheiten, klar? Zisch schon ab. Aua. Ich glaube, ich sollte mal aufstehen und mir etwas Bewegung verschaffen. Halt. Wir wollen keinen Rückfall riskieren. Ein Hubschrauber. Das wird der Suchtrupp sein. Ja, dann sollten wir etwas unternehmen, damit sie uns auch finden. Glaubst du, dass wir es auf die Anhöhe schaffen, um uns aufmerksam zu machen? Bestimmt. Du musst mich unterstützen. Kein Problem. So, dann komm. Geht's? Ja. Stütz dich auf. Ja. Die sollen uns gleich mitnehmen, dann kriegen wir morgen unsere Maschine nach Hause. Ruhig, komm hier lang. Ja, hier bin ich runtergerannt. Hier? Ich habe gar keine Erinnerung mehr. Überhaupt nicht, wie ich vom Flugzeug hierher gekommen bin. Mach dir keine Sorgen, das kommt wieder. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ansonsten bist du unheilbar gesund, glaube ich. Ja. Was ist eigentlich mit dem Piloten? Schwer verletzt. Vermutlich versorgen ihn gerade die Helfer. Sollen wir langsamer gehen? Runter, Deckung! Runter! Da oben sind drei Froschmänner mit Knarren in der Hand. Mag schon sein, aber das will ich selber sehen. Bleib unten! Gut, aber lass mich los. Runter! Ich glaube, die Luft ist rein. Komm jetzt. Bob! Er liegt gefesselt und geknebelt auf dem Boden. Warte! Gleich bist du frei! Bob, was ist passiert? Was wollten die von dir? Ich weiß nur, was sie nicht wollten. Uns helfen! Merkwürdig. Die wollten, dass du dich selbst befreien kannst. Was? Das ist ein Knoten, der lässt sich zurückschieben. Lass mal sehen. Tatsächlich. Ich fühle mich wie tot. Yashi! Schnell, wir müssen zu ihm! Gott sei Er lebt. Unser Pilot. Erinnerst du dich wieder? Einer der Froschmänner ist ihm an die Gurgel gegangen, aber offensichtlich nicht lange genug. Danach hat er über Yashi ein Kreuz in die Luft gemacht. Ich habe geglaubt, er ist tot. Wir brauchen ihn dringend, wenn wir wissen wollen, was hier gespielt wird. Es müsste irgendetwas her, was scharf riecht. Was? Tabasco. Das Flugzeug war getränkemäßig ziemlich gut ausgestattet. Für einen ordentlichen Bloody Mary. Wartet, ich bin gleich wieder da. Wenn ich bloß wüsste, wo wir hier sind. Außer Schnee, Bergen und Wiesen ist hier nicht zu sehen. Ohne Yashi kommen wir hier nicht weiter. Kollegen. Ja? Tabasco. Extra scharf. Ah. Die Wolldecke ist für dich. Danke, danke. So, ein Stück Mullbinde aus dem Verbandskasten und ein wenig von diesem köstlichen Nass. Unter die Nase damit. Na und? Geduld noch. So, siehst du? Ja. Mister, können Sie mich hören? Mischer Bitch. Was sagt er? Mayana. Was? Hey! Mucha do isio. Hey, Mister! Das ist sicher polnisch oder sowas. Mucha bitch. Warte mal, sein Puls. Der ist normal. Ach, jetzt schläft er. Wir decken ihn am besten wärmer zu. Vielleicht geht's ihm morgen früh besser. Ja. Nun erzähl uns doch erstmal, Bob. Wie war das mit den Froschmännern? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Ich hörte den Hubschrauber, er landete und schon sprangen diese Typen auf mich zu. Und im Nullkommanichts war ich verschnürt wie ein Paket. Was meint ihr? Müssen wir eine Rückkehr der Froschmänner befürchten? Wenn ja, dann sollten wir uns verstecken. Wenn überhaupt, doch frühestens morgen nach Sonnenaufgang. Ja, okay, dann versuchen wir jetzt erstmal herauszufinden, wo wir überhaupt sind und ob das Funkgerät noch zu retten ist und na, dafür seid ihr Spezialisten. Ich übernehme eine andere äußerst wichtige Aufgabe. Ja, und? Ich schaue nach den Essensvorräten. Oh. Anschließend sollten wir ein kleines Lagerfeuer anzünden. Langsam bricht nämlich schon die Dämmerung herein. Ausgezeichnete Idee, Just. Wir sollten uns ohnehin bemerkbar machen. Ja, damit die Suchtrupps nicht vorbeifliegen. Ja, also dann. Im Flugzeug fanden die drei Fragezeichen alle erdenklichen Dinge, die ihnen nützlich waren. Bob fand im Cockpit jede Menge Kartenmaterial, während Peter Werkzeug und wärmende Wolldecken zusammentrug. Justus kümmerte sich um das leibliche Wohl. Und so saßen die drei Detektive eine halbe Stunde später um ein prasselndes Lagerfeuer und verspeisten ihr Abendbrot. Wir müssen unbedingt wiederkommen und eine Bergtour machen. Also, ich möchte einmal auf so einem Gipfel stehen und das ganze Wallis unter mir. Das was? Das Wallis. Aha. Das Wallis, hast du gesagt? Ja. Aber wieso? Ja, wir haben doch mit dem Piloten gesprochen, oder? Über diesen See. Der heißt wie die Stadt. Moment mal. Genf. Oh, warte mal, genau. Yashi hat doch von den tollen Skigebieten an der französischen Grenze erzählt. Mhm. Ja, und er hat uns den höchsten Berg Europas gezeigt, den Mont Blanc. Ja. Und dann hat er gesagt, warte mal, dass wir gleich das Wallis und die schönsten Berge der Schweiz zu sehen bekommen. Ja, ja, das hat er doch gesagt. Gib mir doch mal die Karte, Bob. Ich will das jetzt genau wissen. Danke. Übrigens, ich habe auch das hier im Cockpit gefunden. Was ist das? Ja, das ist eine Brieftasche. Gehört sicher Yashi. Wo lag die denn? Eingeklemmt unterm Pilotensitz. Die Froschmänner haben Yashis Uniform aus dem Wrack geholt und mitgenommen, ja. Aber die Brieftasche haben sie wohl übersehen. Anzunehmen. Ja, dann wollen wir doch mal sehen, was drin ist. Ja, aber sollten wir nicht warten, bis Yashi aufwacht und dann fragen, ob... Die Froschmänner haben das Wrack durchsucht, Zweiter. Hätten sie die Brieftasche gefunden, wäre sie unter Garantie auch weg. Du meinst... Leer. Völlig leer. Was ist das denn? Doch nicht. Sieht ja aus wie ein Fahrplan oder eine Preisliste oder sowas. Halt doch mal näher ans Feuer, Just. Das ist eine Aufstellung, Kollegen. Eine Aufstellung von Flugzeugabstürzen, bei denen die Passagiere und die Menschen verschollen geblieben sind. Das gibt's doch nicht. Was ist alles aufgeführt? Typ des Flugzeugs, Kennzeichen, Startort, was, Zielort, was? Datum und die Absturzstelle. Sag mal, die Karten hier, die gehören wohl auch dazu, oder? Ja. Das gibt's ja nicht. Seht her, Zu jeder aufgeführten Absturzstelle gibt es eine extra Karte. Was? Mit einer einzigen Ausnahme. Ihr werdet es nicht glauben. Hier in Wallis ist vor 3 Monaten ein Learjet abgestürzt. Aber diese Karte des Wallis fehlt. Hm. Wenn die Froschmänner wirklich diese Liste gesucht haben, kommen sie wieder. Hm. Aber vielleicht wussten die Männer gar nicht, wonach gesucht wird, sondern hatten nur den Auftrag, die Uniform zu stehlen. Gut möglich. Aber irgendwann wird einer entdecken, dass sie die Liste nicht haben. Ich muss jedenfalls nicht hier sein, wenn die wieder auftauchen. Ja. Und ich nehme an, euch geht's genauso. Ja. Aber was wird aus Yershi? Ja, den müssen wir mitnehmen. Aber zurzeit schläft er wahnsinnig tief. Wir dürfen nicht die geringste Kleinigkeit vergessen. Zuerst brauchen wir eine Trage. Ja, die können wir selber aus Teilen des Fahrgestells und aus Decken basteln. Ja, und dann müssen wir unsere Spuren beseitigen. Wenn die Froschmänner zurückkehren, sollen sie glauben, dass ich mich befreit und die vermeintliche Leiche mitgeschleppt habe. Nichts darf darauf hinweisen, dass ich nicht allein war. Hm. Und wohin verziehen wir uns, wenn ich fragen darf? Wir gehen in den Wald, in dem wir dich gefunden haben. Also, Kollegen, wir müssen uns beeilen. Ihr baut die Trage und ich kümmere mich um die Vorräte. Okay. Du denkst wirklich an alles. Hoffentlich. Wenn wir in Sicherheit sind, überlegen wir, wie es weitergeht. Nachdem die 3 Fragezeichen den Piloten auf die zusammengebaute Trage gebettet und alle Spuren beseitigt hatten, flüchteten sie in die dunkle Nacht. Es war richtig kalt geworden. Doch in einem naheliegenden Waldstück fanden sie ein geeignetes Versteck, in dem sie ihr Nachtlager errichteten. Das Knattern eines Hubschraubers ließ Justus am nächsten Morgen als ersten aus dem Schlaf hochschrecken. Der Suchtrupp! Bleib hier, Bob! Steht! Was? Das könnten die Taucher sein. Ja, und wenn nicht, komm her zum Gebüsch. Von hier aus kann man was sehen. Psst. Sieh doch. Es ist genau wie gestern. Sie sind an derselben Stelle gelandet und springen wieder zu dritt heraus. Jetzt gehen sie ins Flugzeug. Ja, und jetzt suchen sie die Brieftasche. Darauf verwende ich meine Kontaktlinsen. Was ist los? Eine Schwierigkeit? Die Froschmänner inspizieren das Flugzeug. Da! Jetzt kommen sie wieder raus. Was tragen die denn da? Yershis Kleiderbeutel. Jetzt eilen sie wieder zum Hubschrauber. So schnell, dass sie nach Yershi und mir gar nicht gesucht haben. Die müssen sehr genau wissen, was sie wollen. Und das willst du herausfinden? Vielleicht bleibt uns gar nichts anderes übrig. Justus hat recht. Der Pilot! Er wacht auf. Yershi! Yershi! Sie müssen jetzt wach bleiben. Hören Sie! Und wenn Sie etwas sagen wollen, dann bitte nicht auf Polnisch. Verstehen Sie uns? Ja. Was ist mit diesem Flugzeugabstürzen? Flugzeugabstürzen? Notlandung. Ich wollte notlanden. Nicht unser Absturz. Wir meinen die anderen. Überfordere ihn doch nicht, Peter. Durst. Bob, gib ihm etwas zu trinken. Ja. So. Danke. Erinnern Sie sich an uns? Berner Oberland, Genfer See, Wallis. Und dann haben die Motoren ausgesetzt. Das heißt, wir sind in Wallis abgestürzt? Ja. Wo ist die Maschine? Dort oben auf einer Bergwiese. Haben Sie Schmerzen? Schmerzen? Nein. Müde. Total müde. Aha. Wir hätten da noch ein paar Fragen. Ja. Ich bin nicht schuld. Das war technisches Versagen. Außerdem... Die Firma ist versichert. Darum geht es jetzt nicht. Warum sind 3 bewaffnete Froschmänner hinter Ihnen her? Hinter Ihnen und Ihrem Kleidersack. Der Kleidersack? Ist er weg? Ja, allerdings. Das Das ist die Flugzeugmafia. Beruhigen Sie sich. Und dann erzählen Sie uns ganz in Ruhe, was Sie wissen. Ja, ist schon gut. Ich arbeite bei einer Schweizer Fluggesellschaft. Vor einigen Wochen habe ich dort ein Gespräch belauscht. Die Männer unterhielten sich auf Russisch über Flugzeugabstürze. Dann sprachen sie über Schmuggel. Ich habe aus allem, was ich gehört habe, reime ich mir zusammen, dass abgestürzte Flugzeuge repariert und mit gefälschten Papieren in den Osten gebracht werden. Ich hätte die Geschichte nicht weiterverfolgt, wenn nicht einer der Männer am Tag drauf als Fluggast auf einem meiner Rundflüge aufgetaucht wäre. Und über der Innerschweiz hatte der Mann dann vorgegeben, sich für eine Bergkette ganz besonders zu interessieren. Dauernd hatte er ein Fernglas vor den Augen und wollte mich sogar dazu bringen, meine Flughöhe zu verlassen. Was? Und dann? Wartet. Ich wusste, dass vor einigen Monaten in der Nähe dieser Bergkette ein Flugzeug abgestürzt war und hatte aber keine näheren Informationen. Und dann gleich nach der Landung in Kloten habe ich aber Erkundigungen eingeholt. Der Absturz weckte mein Interesse. Vor allem, weil er zu einer Serie von mysteriösen Unfällen in der Schweiz, Frankreich und Italien zählte, deren Hergang nie geklärt werden konnte. Ja, erzählen Sie weiter. Dann habe ich Kontakt zu Mariana aufgenommen, einer Frau, die für den polnischen Geheimdienst arbeitet. Was? Woher kennen Sie die? Jugendfreundin. Mariana hatte tatsächlich davon gehört, dass immer wieder Flugzeugteile in den Osten verschoben wurden, die Behörden bei der Aufklärung des Betrugs aber nicht weiterkamen. Naja, und ein paar Tage später hatte sie angerufen und mich gefragt, ob ich ihr bei der Aufklärung dieser Schieberei nicht helfen wollte. Natürlich wollte ich. Ihr kennt doch Flying. Natürlich. Ja. Ein internationaler Luftfahrtkonzern. Ja, und um herauszufinden, wer oder was hinter der Absturzserie steckt, haben die eine Belohnung von $1 Million ausgesetzt. Und wie haben Sie die Absturzstellen gefunden, die auf den Karten im Cockpit markiert sind? Woher wisst ihr das? Aus Ihren Karten natürlich. Und warum fehlt die Karte mit dem Gebiet, in dem der Learjet abgestürzt ist? Hört mal zu, das ist hier kein Kinderspiel, ja? Und wir sind keine Kinder. Wenn Sie es genau wissen wollen, vergessen Sie nicht, wir haben Ihnen gestern das Leben gerettet. Allerdings! Es wäre nicht falsch, wenn Sie sich dafür jetzt mit der ganzen Wahrheit revanchieren. Ich habe nicht gelogen. Mister, gestern wären Sie um ein Haar erwürgt worden. Drei Froschmänner haben zuerst Ihre Uniform gestohlen. Und dann, nachdem Sie nichts gefunden haben, nichts, was Sie suchten, sind Sie heute Morgen wiedergekommen. Wie hätten Sie auch da oben liegen lassen können? Ich bin noch nicht fertig. Vorhin, als Sie aufgewacht sind, waren Sie richtig erschüttert, als Sie erfahren haben, dass der Kleidersack weg ist. Sagen Sie uns endlich alles, was Sie wissen. Und zwar wirklich alles. Ja, der Flug mit euch sollte die letzte Erkundung sein. Die fehlende Karte hat Mariana. Sie wartet in einer Hütte östlich von hier an einem kleinen See. Und in diesem See liegt ein Learjet. Damit können wir die Gangster ganz bestimmt überführen. Moment mal, das heißt, dass doch ein technischer Defekt an unserem Absturz schuld war? Es war eine Explosion. Aha. Ich habe mich vielleicht zu sicher gefühlt. Ich habe die Absturzstellen immer nur bei Rundflügen besichtigt. Vielleicht sind die Kerle über Mariana auf meine Spur gekommen. Dann ist Ihre Freundin in Gefahr. Ja. Eigentlich sollte ich längst bei ihrem See sein. Wie hätten Sie denn dorthin kommen sollen? Mit dem Auto von Zürich bis Saas Almagell und dann zu Fuß. Wollten Sie im See tauchen? Was heißt wollten? Wir wollen noch immer. Na, haben Sie denn die nötigen Geräte? Das ist Marianas Aufgabe. Ich bin wirklich sehr müde. Sie hat ein Handy, glaube ich. In einem schmalen Fach unter der Verschalung neben dem Notausstieg ist eine detaillierte Schweizkarte und... Oh, ey. Wir lassen uns weiter schlafen. Und Kollegen, wir gehen. Ich werde doch versuchen, das Funkgerät zu reparieren. Ja, und dann holen wir endlich Hilfe. Sollte unser Absturz tatsächlich von der Flugzeugmafia inszeniert worden sein, müssen wir diese Frau warnen. Du hast doch gehört, die ist beim Geheimdienst. Die kann sich auch selber helfen. Wenn ich eure nette Unterhaltung mal unterbrechen dürfte. Ich bin dafür, dass wir jetzt erst einmal zum Wrack hinaufsteigen. Yashi wird vermutlich einige Zeit schlafen. Und dabei muss ihm keiner zusehen. Unsere Eltern, Tante Mathilda und Onkel Titus, stehen jetzt in Los Angeles auf dem Flughafen. Na, die werden sich mächtig wundern, dass wir nicht kommen. Allerdings. Es hat wenig Sinn, dass wir jetzt die Nerven verlieren, weil wir uns Gedanken darüber machen, dass die anderen eventuell die Nerven verlieren könnten. Also, auf, Kollegen! Thank you. Nachdem Justus die Karte im Wrack gefunden hatte, breitete er sie auf der Wiese aus. Nach einigem Grübeln hatte er die Stelle der Bruchlandung herausgefunden. Der See, von dem Jerschi gesprochen hatte, musste hinter dem Bergrücken im Osten liegen. Just, ich glaube, ich habe das Funkgerät wieder heil gekriegt. Na Gott sei Dank. Soll ich um Hilfe rufen? Nein, noch nicht. Was soll das denn heißen? Zuerst soll ich es reparieren und dann... Geht's dir nicht gut, oder was? Wir warten seit genau 24 Stunden auf Hilfe. Du weißt doch sicher inzwischen, wo wir sind. Ich verstehe nicht, warum wir denn nicht endlich Mayday funken. Hab ich doch gar nicht gesagt. Ich will nur, dass wir den nächsten Schritt gut überlegen. Ja, was gibt's denn da groß zu überlegen? Vielleicht eine Antwort auf die Frage, warum ist Justus Jonas so stur, oder was? Blödsinn, ich bin nicht stur. Und selbst wenn ich's wäre, dann wäre es auch recht, denn ich bin der erste Detektiv und ich bin der Chef. Ha! Ja und? Habt ihr schon mal überlegt, dass auch die Froschmänner den Notruf aufschnappen könnten? Oder geht das nicht in euren Kopf? Wozu haben wir denn unser Superheld? Freunde, Time Out. Ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, dass wir uns jetzt hier gerade streiten. Hast recht. Wahrscheinlich sind wir alle irgendwie angeschlagen. Und gereizt. Ich weiß jetzt, wo wir sind. Seht her. Auf der Karte. Okay, zeig mal. Ja, also wenn ich das richtig sehe, dann ist unser Wrack hier. Genau. Ja. Und da ist der Wald. Dahinter geht's nicht weiter. Ja, und was heißt das? Es gibt keinen direkten Abstieg von hier in die umliegenden Bergdörfer. Wenn ich uns in unseren Sommerpullovern und Sportschuhen so ansehe, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als das Funkgerät zu benutzen. Ich wollte nur, dass wir nochmal in Ruhe darüber reden. Na, schon okay. Bald Mittag. Ich bin dafür, dass wir um Hilfe funken. Ja, wir könnten uns ja wieder im Wald verstecken. Na, keine schlechte Idee. Ja, ich bin ohnehin nicht ganz sicher, ob es funktioniert. Tja, sag mal, was haltet ihr eigentlich von Yashis Geschichte? Ne? Ich habe gesehen, wie du gestutzt hast, als er die Belohnung erwähnt hat. Ja. Die Summe ist astronomisch. Und irgendwie habe ich die Vermutung, dass Flynn gar keine Belohnung ausgesetzt hat. Kann sein, dass Yashi gelogen hat. Kann aber auch sein, dass Teile seiner Geschichte tatsächlich wahr sind. Die Sache mit den Flugzeugteilen könnte durchaus stimmen. Damit ist sicher ein Riesengeschäft zu machen. Also dann wäre die Höhe der Belohnung doch realistisch. Ja, wir stochern im Nebel. Halten wir uns an das, was sicher ist. Zum Beispiel, dass das Funkgerät wieder funktioniert. Ich gehe da mal ins Cockpit. Wartet hier. Weißt du was? Wir hätten Yashi durchsuchen sollen, solange er noch bewusstlos war. Na, dann wüssten wir jetzt mehr, Justus. Aber auch nur vielleicht. Außerdem hatten wir da noch keinen Grund, ihm zu misstrauen. Du würdest dich schön bedanken, wenn dir jemand einfach so in deine Tasche langen würde. Na ja, er wird... Hallo! Was ist denn das? Da kommt Yashi. So, Freunde, Mayday ist gefunkt. Na du, das ist doch Yashi. Die Vorräte. Ich wollte sie hierher bringen, aber dann... Yashi, sind Sie in Ordnung? Ja, es geht gleich wieder. Warum sind Sie überhaupt aufgestanden? Meine Armbanduhr, Mariana, hat mich angerufen. Bitte? Ja, die Uhr hat einen kleinen Sender hier. Eine Datumsanzeige? Nein, das ist ein Code. Gibt's das nicht auch bei euch in Amerika? Ja, ich glaube schon. 909 ist unser absolutes Notsignal. Mariana hat das Handy tatsächlich bei sich. Na, vielleicht macht sie sich einfach nur Sorgen. Nein. Wir haben eine klare Vereinbarung getroffen. 999 nur im äußersten Notfall. Daran hält sich Mariana, das weiß ich genau. Gibt es auch andere Zahlenkombinationen? Hm? Ja, natürlich. 111 steht für Aktion erfolgreich beendet. Oder 333, ich werde beobachtet. Bitte helft mir. Meine Freundin ist in Gefahr. Allein schaffe ich das nie. Ja, ja. Okay. Der Weg ist gefährlich. Aber wir haben keine andere Wahl, wenn wir zu Mariana wollen. Außerdem stoßen wir, wenn wir über den Bergkamm sind, auf einen Abstieg direkt ins Tal. Ja. Mitzunehmen brauchen wir nichts. In der Hütte sind genügend Vorräte gelagert. Sag mal, wo habt ihr mich eigentlich gefunden? Ja, drin, unter dem Sitz. Hm. Danke. Sollen wir wirklich nichts mitnehmen? Ist wirklich nicht nötig. Wartet hier kurz, Kollegen. Ich habe im Flugzeug noch etwas vergessen. Jungs, kein Wetterumschwung in Sicht? Es dürfte wirklich nicht schwer sein, die Hütte zu erreichen. Warte mal, da kommt Justus. Was hast du denn noch im Flugzeug gesucht? Wartet ab, Kollegen. Na, seid ihr soweit? Von mir aus kann's losgehen. Na, dann kommt. Ja, gut. Thank you. Yershi und die drei Detektive erreichten das Tal ohne Zwischenfälle. Tief unter ihnen schimmerte dunkel der Bergsee. Plötzlich stoppte der Pilot die Gruppe an einem mannshohen Felsen, der ihnen genügend Deckung bot. So, ihr drei. Dort unten ist die Hütte. Ich gehe vor, ihr wartet hier. Na, kommt überhaupt nicht in Frage. Wir gehen gemeinsam. Ja. Ich jedenfalls gehe mit. Wenn ich richtig sehe, hat die Hütte auf dieser Seite kein Fenster. Kennen Sie sie von innen? Natürlich. Mehrere Räume? Natürlich. Eine große Stube, zwei Kammern und eine Küche. Aha. Aber jetzt kommt. Oh. Ah. Ja. Kollegen, seht doch. Was? Im See. Was ist denn das? Springbrunnen? Witzchen, das ist ein U-Boot. Die Froschmänner. Jetzt fährt das Ding auf das Ufer zu. Ein kugelförmiges Objekt näherte sich Meter für Meter dem Ufer und schob sich dabei immer weiter aus dem Wasser. Wie von Geisterhand öffnete sich eine tortenstückförmige Luke und heraus kletterte ein Wesen im Taucheranzug. Doch ein Froschmann! Er kommt hierher. Jetzt haben sie uns. Das ist deine Frau. Mariana! Oh, Yershi! So, ihr drei. Darf ich vorstellen? Mariana. Hallo. Und das sind... Bob Andrews, Peter Shaw. Hallo. Und Justus Jonas. Hallo. Angenehm. Darf ich fragen, Madame, wie Sie das U-Boot hier herauftransportiert haben? Raufgetragen natürlich. Was? Dürfen wir mal reinschauen? Ich schlage vor, dass wir als erstes in die Hütte gehen. Ich gebe eine Runde Fruchtsaft und Käsesandwiches aus. Oh. Haben wir doch, oder? Es soll euch an nichts fehlen. Na, kommt mit. Ich habe einen Bärenhunger. Sie sieht aber umwerfend aus. Und eine tolle Stimme hat sie auch. Herein in die gute Stube. Wow! Ein solide eingerichtetes Häuschen. Schön. Wem gehört denn das? Den Schweizer Naturfreunden. Man kann es monatsweise mieten. Mhm. Seit wann sind Sie denn hier? Seit einigen Tagen. Ah. Was ist... Wollt ihr nicht Platz nehmen? Ja, danke. Schön. Ich bereite inzwischen was zu essen. Oh ja. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Gut, komm mit. Ich bin gespannt, was sie uns jetzt auftischt. Käsesandwich, wie versprochen. Wie? Was? Aber ob mit Emmentaler oder mit Camembert, das ist die Frage. Ja, eben. Ich möchte mich nochmal bedanken, dass ihr mir das Leben gerettet habt. Wieso Leben gerettet? Wir sind mit dem Flugzeug abgestürzt und überfallen worden. Ach du lieber Himmel! Ja. Warum haben Sie Yershi angerufen? Ein Hubschrauber kam über die Hütte geflogen. Er hat fast das Dach abrasiert. Und? Dann? Ja, er ist weggeflogen. Ich habe vermutet, er würde zurückkehren. Das U-Boot war abgetaucht, wie besprochen. Gut. Ich habe mir die Taucherausrüstung geschnappt und mich in den See verzogen. Der Hubschrauber ist tatsächlich wiedergekommen. Mhm. Und diesmal auch gelandet. Ach. Ja, aber woher wissen Sie das? Die Hütte war durchsucht. Außerdem hinterlässt ein Hubschrauber Spuren, wenn er landet. Oder? Fehlt denn was? Seht euch doch hier um. Daran sind die bestimmt nicht interessiert. Mhm. Ein Kinderpullover hängt über dem Lehnstuhl. Spielzeug liegt herum und dort liegen vier Paar Hausschuhe in Reihe und Glied. Zwei große und zwei kleine. Perfekte Tarnung. Allerdings. Eine vierköpfige Familie aus Bern hat die Hütte gemietet, um von hier aus mehrtägige Bergtouren zu unternehmen. Gut, hä? Und woher wissen Sie, Mariana, woran die Froschmänner interessiert sind? Wie meinst du das? Sie haben doch gerade gesagt, daran seien die nicht interessiert. Ja? Also ich... Darf ich mal wissen, was hier wirklich gespielt wird? Also das könnte ich auch fragen. Ich habe Ihnen von den Wrackteilen und dem Schmuggel erzählt. Aha. Naja, dann wisst ihr ja alles. Nun gut, aber sonst keine Details. Es ist besser so. Ja. Für uns und für euch. Von unserer Bruchlandung kann Ihnen Yershi erzählen. Wir tun jetzt das, was wir schon lange tun müssten. Nämlich baden. Kommt, Kollegen. Na gut. Ja. Okay. Gibt's hier zufällig ein paar Bademuseln? Ich verspreche, ich bleibe im Haus, ja. Bob. Und die Schweizer Berge haben sich längst an nackt badende Touristen gewöhnt. Na dann. Tja, Just. Du wolltest mit uns reden, stimmt's? Richtig kombiniert. Aber schwimmen gehen wir trotzdem. Erstens, weil alles andere verdächtig wäre. Und zweitens, weil mein Luxuskörper eine Wäsche vertragen kann. Wäsche ist gut. Bei deiner Figur wie eine Waschmaschine. Das U-Boot ist weg. Tatsächlich. Ich kann das angehen. Jetzt weiß ich, was Mariana getan hat, als wir in der Küche waren. Sie hat dort an einer Fernbedienung herumgespielt. Ich habe gedacht, das Ding gehört zu einem Mikrowellenherd oder zum Radio. Dabei hat sie dieses U-Boot versenkt. Ich glaube, ich bin in einem Spionage-Thriller. Womit wir beim Thema wären. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Also, mich überrascht der Aufwand. Geheimdienst hin oder her, was hier aufgezogen wird, kann nicht das Werk eines kleinen Piloten sein, der zufällig eine Agentin kennt. Ist das kalt. Nun komm, stell dich nicht so an, Justus. Es ist wirklich kalt. Also, ich glaube, Sie arbeiten im Auftrag von irgendjemandem. Jetzt ist das Wasser richtig warm. Es wird besser, ja. Jedenfalls, wenn man die Beine nicht in die Tiefe streckt. Was meinst du denn mit im Auftrag? Ja, vielleicht geht es ja gar nicht um Wrackteile. Vielleicht liegt ja der Prototyp irgendeines Superfliegers im See, der hier abgestürzt ist. Und das technische Know-how, das sich an Bord befindet, ist Millionen wert. Wie wäre es denn eigentlich, wenn wir uns einfach aus dieser ganzen Geschichte heraushielten? Wir nehmen den Weg ins Tal, von dem Justus gesprochen hat, und sind morgen auf dem Weg nach Kalifornien. Klingt gut. Ja. Aber seit wann kneifen wir? Wir sind auch alle drei davon überzeugt, dass hier irgendeine große Sache am Kochen ist. Naja. Und außerdem, wer weiß, ob die beiden uns überhaupt so einfach weglassen würden. Warum versuchen wir nicht einfach, der Sache auf den Grund zu gehen? Dem See, besser gesagt. Was soll denn das nun wieder heißen? Wir machen uns sofort daran, das Wrack zu untersuchen. Die Froschmänner haben sich doch ganz offenbar verzogen. Wenn ich mich recht entsinne, wollten doch auch Yashi und Mariana einen Tauchausflug starten. Ja. Dann schlage ich vor, wir bieten ihnen unsere Hilfe an. Ich gehe wieder raus, Kollegen. Mir reicht's. Einer von euch wird doch noch eine Visitenkarte von uns dabei haben. Natürlich. Ich bin einverstanden. Aber unter einer Bedingung. Und die wäre? Jetzt mal lockt die beiden aus dem Haus und ich sehe mich derweil drin mal um. Dass die Froschmänner angeblich nichts haben mitgehen lassen, heißt noch lange nicht, dass es nichts gibt, was uns interessieren könnte. Einverstanden. Hilfe! Mariana! Schnell! Kümmert euch um Yashi! Ich sehe mich mal in der Hütte um. Jetzt ist sie abgelenkt. Alles klar. Komm, los! Ja. Was ist los? Yashi ist zusammengebrochen. Er liegt in der Küche auf dem Boden. Er hat sich übernommen. Was willst du damit sagen? Es ist ihm gestern und heute gar nicht gut gegangen. Ursprünglich haben wir gedacht, dass er ziemlich stark verletzt ist. Und dann... Ja, vielleicht hat er Medikamente genommen. Wir haben ihn in den Wald geschleppt und uns dort die Nacht über versteckt. Hat er Ihnen nichts davon erzählt? Nein, nichts Genaues. Ich muss seine Hosentaschen durchsuchen. Komm, hilf mir mal, ihn vorsichtig anzuheben. Ja. So. Oh, ganz ruhig. So doch. Yashi hat sich aufgeputscht. Du Idiot! Entschuldigt. Tut mir leid. Es ist nur so, dass damit unser Tauchausflug endgültig ins Wasser fällt. Oder auch nicht. Bob? Es ist noch mindestens 2 Stunden hell. Zeit genug für eine Unterwasserpartie. Ach, Unsinn. Wir müssen froh sein, wenn er bis dahin überhaupt wieder wach wird. An Tauchen ist nicht zu denken. Unmöglich. Na, wir dachten dabei eigentlich an uns. Wie wollten Sie eigentlich vorgehen? Können wir das nicht auf der Bank vor der Tür besprechen? Yashi braucht Ruhe. Ja, du hast recht. Kommt. Gibt's hier irgendwo ein Klo? Ja, natürlich. Rechts im Flur. Danke. Also, ich weiß, wo das Flugzeug liegt. Ursprünglich dachten wir, dass Fotos als Beweise genügen, deshalb auch das U-Boot. Darin ist eine hochsensible Unterwasserkamera eingebaut. Alle Achtung! Inzwischen ist jedoch klar geworden, dass die Fotos als Beweisstücke nicht ausreichen. Wir müssen den Flugschreiber bergen, um beweisen zu können, dass an der Bordelektronik manipuliert worden ist. Naja, wir sind beide keine Taucher, keine guten jedenfalls. 5 Stunden Schnellkurs. Aber was sein muss, muss sein. Ja, glaubt ihr mir nicht, oder was ist los? Gute Frage. Was ist denn das hier? Ein Schreiben von Flying. Gib das her! Woher hast du das? Aus Yashis Hosentasche. Ich hatte doch recht, wir hätten ihn durchsuchen sollen. Von wegen Schmuggel von Wrackteilen in den Osten. Hier geht's um den knallharten Kampf zweier Flugzeugriesen um Marktanteile. Habe ich recht? Ach, was soll die Frage? Ich hab den Brief doch längst gelesen. Justus, hier, sieh dir das an. Ich will jetzt endlich wissen, was hier gespielt wird. Wenn du mit mir sprichst, gewöhnst du dir gefälligst einen anständigeren Ton an. Haben wir uns verstanden? Er meint es nicht so. Also, es geht um viel Geld für uns. Wir sind keine Schweizer, aber wir könnten welche werden, weil wir schon 15 Jahre hier sind. Wir müssen aber nachweisen, dass wir auf eigenen Füßen stehen und dem Staat nicht zur Last fallen. Mit der ausgesetzten Belohnung könnten wir uns selbstständig machen. Seit einiger Zeit fühlt Yashi sich beobachtet. Wir haben vermutet, dass die Flugzeugmafia herausgefunden hat, dass wir ihr auf die Spur gekommen sind. Yashi wollte uns die Mafia vom Hals schaffen und mit einem Absturz seinen Tod vortäuschen. Soll das heißen, dass unsere Bruchlandung Absicht war? Ja. Nein! Ach, Herrgott nochmal, ihr macht mich schon ganz nervös. Ich verstehe das nicht. Wir hätten dabei draufgehen können. Und Yashi schließlich auch, das ist doch Irrsinn. Ja, nur beruhige dich. So war das doch alles nicht geplant. Yashi wollte die Maschine beim nächsten Flug in einen See versenken. Yashi hätte als abgestürzt gegolten und den Rücken frei gehabt für weitere Recherchen. Vor eurem Flug muss aber schon von dritter Seite am Flugzeug manipuliert worden sein. Wo sind denn eigentlich die Fotos, die Sie vom Wrack geschossen ja, haben? Ja, übrigens haben Sie auch andere Fragen noch nicht beantwortet. Wie ist das U-Boot hier heraufgekommen? Woran waren die Froschmänner nicht interessiert? Oder doch interessiert? Die Froschmänner wollen die Fotos. Ich dachte, wir könnten auch den Flugschreiber sicherstellen, bevor sie hier auftauchen. Aber seit sie da waren, bin ich froh, wenn wir so schnell wie möglich aufbrechen. Der Flugschreiber muss eben später geborgen werden. Ja. Wir sollten uns so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Ja. Das ist ganz wichtig. Dürfte ich Ihnen mal unsere Karte geben? Ja, was ist das? Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Mhm. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Das bin ich. Recherche und Archiv Bob Ende. Das bin ich. So ist das also. Ihr steckt mit diesen Männern unter einer Decke. Ach, was? Blödsinn. Wir wollen ihnen helfen, und zwar schnell. In 5 Tagen beginnt unsere Schule. Mir helfen? Ihr glaubt mir doch nicht. Ach, wir wollten schon immer mal mit einem U-Boot im Bergsee tauchen. Genau. Außerdem sind wir mächtig geldgierig. $1 Million ist ein Sümmchen, das sich nicht nur durch 2 teilen lässt. Jetzt, wo wir schon mal hier sind, können wir auch für Yashi einspringen. Ich weiß nicht. Ja. Woher hatte Yashi die Aufstellung der ganzen Flugzeugabstürze? Von mir. Moment. Wo ist denn diese blöde Schachtel? Wartet mal, ich... Ah ja, ich hab schon. Gleich wieder zurück. Mir kribbelt's in den Fingerspitzen, ihm hinterher zu gehen. Bleiben Sie ganz locker. Seht doch, das U-Boot steigt wieder auf. Den Trick mit der Fernbedienung hat euer Freund also auch herausgefunden. Unserem Fachmann für Recherchen entgeht praktisch nichts. Wie wär's, wenn Justus und ich damit tauchen? Sie könnten Ihren Tauchanzug anziehen und uns den Weg zeigen. Vergesst es. Ich habe schon versucht, in das Wrack einzudringen. Aber meine Kraft reicht nicht aus, die Bordtür zu öffnen. Könntest du nicht? Ja. Aber erst fahren wir mit dem U-Boot. Sie tauchen und zeigen uns zunächst das Wrack. Dann tauchen wir wieder auf und Just und ich erledigen den Auftrag zu zweit. Hört sich gut an. Und was ist mit dir? Ich bleibe bei Yashi. Also gut. Ich hole Maske, Sauerstoffflaschen und Unterwasserfackeln. Und dann tauchen wir... Ungewöhnlicher Ausflug war schnell vorbereitet. Mariana erläuterte Peter die Funktionen am Armaturenbrett des U-Boots. Dann sah sie noch kurz nach Yashi, streifte sich den Taucheranzug über und zeigte den Jungs die Sauerstoffflaschen. Zum Schluss schärfte sie ihm noch ein, den Verschlussmechanismus bis zum Anschlag festzudrehen, wenn sie im Boot saßen. Puh, ganz schön eng. Erinnert mich an eine Raumfahrtkapsel. Dann geh mal zur Seite, Just. Ich verschließe die Luke. So, alles klar. Ich starte den Motor. Ich übernehme die Lenkung. Aha. Und fertig zum Tauchen. Oh, toll. Da am Sichtfenster sehe ich Mariana. Sie taucht auf die Mitte des Sees zu. Glaubst du ihr eigentlich die Geschichte? Also ich habe das Gefühl, dass sie immer noch irgendwas vor uns verbergen will. Hinterher, Kollege. Sieh dir das türkisfarbene Wasser an. Der Himmel verstärkt die Farbe noch. Oh, Wahnsinn. Sieh doch nur, wie sich das Licht bricht. Du sagst dir gar nichts. Zweiter! Ist was? Die hat schon wieder. Wieso? Die kann doch tauchen. Und uns wollte sie weismachen, sie sei eine Anfängerin. Übernehme mal kurz das Steuer, Just. Ich muss mal einen Blick unter die Abdeckhaube des Armaturenbretts werfen. Ah, was haben wir denn da? Nicht schlecht. Und leider noch mehr lieb. Nun sag schon. Eine Katsumishi. Modell T1000. Mit dieser Hightech-Kamera kann man wie mit Röntgenaugen durch bestimmte Materialien hindurch fotografieren. Zum Beispiel durch Metall. Soll heißen? Mariana sucht tatsächlich nach etwas, was in dem Flugzeug ist. Die Frage ist nur, ob das tatsächlich der Flugschreiber ist. Vielleicht befindet sich etwas anderes an Bord, für das sich unsere Freunde brennend interessieren. Das passt zu irgendwas, was ich in unserem Flugzeug gesehen habe. Kurz bevor wir den Genfer See erreichten. Aber ich komme im Moment nicht drauf. Da. Mariana hat das Wasser gefunden. Mann. So tief unten hatte ich mir das nicht vorgestellt. Hey, sieh doch. Sie deutet auf die Bordtür. Hä? Jetzt signalisiert sie uns, dass sie wieder auftaucht. Aber wir noch nicht. Da. Jetzt stößt sie sich nach oben. Schade, dass keine Pflanzen und Tiere zu sehen sind. Bei uns daheim wäre so ein Ausflug sicher noch viel toller. Unsere Nixe kehrt zurück. Was ist denn mit ihr? Wieso verschränkt sie die Arme so? Der Code. Mit den Fingern formt sie drei Neunen. Los, Peter. Sofort auftauchen. Hab verstanden. Na? Geht's nicht schneller? Nichts zu machen, Just. Und wenn es nun wieder schwindelt? Ich bin froh, wenn wir das hier hinter uns haben. Wir kommen gleich an die Wasseroberfläche. Ja. Schnell. Ich öffne die Luke. Geduld, Just. Warte. Jetzt. Ja. Da! Da! Am Ufer stehen Bob und Mariana. Was ist los, Bob? Die Froschmänner waren da. Erzähl schon! Ich war gerade in der Küche bei Yashi. Da habe ich den Hubschrauber gehört. Aber er ist nicht gelandet. Stattdessen haben die Männer diesen Stein mit dem Zettel hier abgeworfen. Dann flog der Hubschrauber wieder davon. Was steht denn drauf? Er ist in kyrillischer Sprache geschrieben. Yashi hat ihn schon übersetzt. Ein Drohbrief. Entweder die beiden überlassen den Froschmännern ihre Erkenntnisse oder morgen Mittag fliegt der Laden, bei dem Yashi arbeitet, in die Luft. Da kommt Yashi. Ich tauche jetzt und hole den Flugschreiber. Nein, das mache ich. Sie müssen sich erholen. Und Justus kommt mit. Wie wäre es, wenn wir das ganze Vorhaben einfach aufgeben würden? Ausgeschlossen! Da steckt die Arbeit von einem Vierteljahr drin. Wir müssen uns beeilen. In einer halben Stunde ist es dunkel. Ja, doch. Die Froschmänner! Nein, das sind sie nicht. Das ist die Bergrettung. Was meint ihr denn, was ich im Flugzeugwrack gemacht habe? Ich habe die Bergwacht über unser neues Ziel informiert. Was? Zwei Männer steigen aus. Wir haben einen Notrufempfang. Sind wir hier richtig? Goldrichtig. Was ist denn nun mit dem Flugschreiber, Mariana? Ist jetzt nicht so wichtig. Oh doch. Der ganze Tauchausflug hatte doch nur diesen Grund. Was für ein Flugschreiber? Was sagt denn der Wetterbericht für morgen? Dürfte ich Sie vielleicht zum Essen einladen? Drinnen in der Hütte wartet eine deftige Käseplatte. Oh, und ein guter Tropfen Wein sollte auch noch zu finden sein. Es ist Ihnen gar nicht um den Flugschreiber gegangen? Suchen Sie vielleicht etwas ganz anderes? Etwas, was im Flugzeug gelagert war, beziehungsweise noch immer lagert? Wie wäre es mit Gold? Du, treib es nicht so weit, Bürschchen, sonst rutscht mir gleich die Hand aus. Jetzt erinnere ich mich an die Zeitungsüberschrift, die ich im Flugzeug gelesen habe. Ein Goldtransport war verschwunden. Habt ihr etwa das Flugzeug gefunden? Nicht wir, sondern diese beiden Herrschaften hier. Da wird sich die Schweizer Erste Sparkasse aber freuen. Mariana. Das nützt Ihnen gar nichts. Jetzt verstehe ich. Bei der Suche nach Beweisen für den Wrackteilbetrug habt ihr zufällig entdeckt, dass sich eine ganz besondere Ladung an Bord befand. Wann habt ihr diesen See gefunden? Vor 3,5 Wochen. Wrackteilbetrug? Um was geht es hier eigentlich? Das erklären wir Ihnen später. Unsere Recherchen sind hieb- und stichfest. Sonst hätte die Bande, die ihr Froschmänner nennt, auch nicht diesen Aufwand betrieben und unbedingt die Beweise für den Verkauf von gebrauchten Flugzeugteilen als Fabrik neu beseitigen wollen. Kennt ihr denn die Auftraggeber der Froschmänner? An die wären wir sowieso kaum rangekommen. Die sitzen irgendwo auf der Welt in einem Edelhotel und machen nichts als schmutzige Geschäfte. Wir wollten beweisen, dass da was faul ist. Um jeden wir Preis. Wir wussten überhaupt nichts von dem Gold. Wir wussten nur, dass diese Froschmänner hier herumspionieren. Ja, er hat recht. Zuerst wussten wir von dem Gold gar nichts. Den Schatz haben wir doch nur dank der Unterwasserkamera entdeckt. Ja, und wir haben den Mund gehalten, denn unsere Auftraggeber haben nichts von dem wertvollen Inhalt erwähnt. Ja. Das heißt im Klartext, Sie wollten sich das Gold unter den Nagel reißen, nicht wahr? Ach, hören Sie doch auf. Das Gold war überhaupt kein Thema in der Schweiz. Nicht in den Zeitungen, nicht im Radio. Bis vor wenigen Tagen schien es niemandem gefehlt zu haben. Außerdem können wir beweisen, dass wir nicht erst seit 4 Tagen hier sind. Es muss einen Grund geben, warum der Absturz des Flugzeugs und das Verschwinden des Goldes erst vor wenigen Tagen bekannt wurden. Schwarzgeld. Richtig. Es gibt immer wieder Hinweise dafür, dass die Schweiz eine regelrechte Drehscheibe für Geldwäscher ist. Aber Gold kann doch jeder einfach in den Tresor legen. Ganz so einfach ist das nicht. Von einer bestimmten Menge an muss der Herkunftsweg detailliert nachgewiesen werden. Und den zu konstruieren, ist der Schweizer Ersten Sparkasse eben erst nach wenigen Wochen gelungen. Deshalb die verspätete Suchmeldung. Mariana. Oh, jetzt fang aber nicht an zu schluchzen. Euch bleibt sicher ein Kinderlohn oder gar eine Belohnung. Vielleicht habt ihr geholfen, einen großen Rauschgiftdeal oder sowas aufzuklären. Und wenn ihr so sicher seid, dass in diesem anderen See Beweise für den Wrackteilbetrug liegen, dann wird die Polizei fündig werden. Eines können Sie uns aber noch verraten, Mariana. Ja. Wie ist dieses U-Boot hier heraufgekommen? Kannst du schweigen? Natürlich. Ich auch. Berufsgeheimnis. Das wirst du doch am allerbesten verstehen, hm? Jetzt ist Jonas, die Person, noch endlos. Jetzt ist Jonas, die Person, noch endlos. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen.